Es ging vordergründig um die Frage, welche literarischen Gattungen Rundfunk geeignet wären und welche nicht. Es referierten jeweils ein Dichter und ein Rundfunkmitarbeiter über Epik, Essay und Dialog, Drama, Hörspiel und Lyrik.